Der letzte Umstand war zu unerklärlich und beunruhigte Dunja sehr. Ihr kam der Gedanke, dass die Mutter möglicherweise etwas Schreckliches im Leben ihres Sohnes ahnte und sich fürchtete zu fragen, um nicht etwas noch Entsetzlicheres zu erfahren. In jedem Fall aber sah Dunja klar, dass Pulcheria Alexandrowna nicht bei voller und gesunder Vernunft war. Es war allerdings zweimal vorgekommen, dass sie selbst das Gespräch so führte, dass es unmöglich war, bei der Beantwortung ihrer Fragen nicht zu erwähnen, wo Rodja sich jetzt aufhielt. Als aber die Antworten notgedrungen, ungenügend und verdächtig ausfielen, wurde sie plötzlich traurig, düster und schweigsam, und das dauerte eine ziemlich lange Zeit an. Dunja sah schließlich ein, dass es schwer war, ihr irgendetwas vorzulügen und zu erdichten, und kam zu dem endgültigen Entschluss, über bestimmte Punkte vollkommen zu schweigen. Aber es wurde immer deutlicher und klarer, dass die arme Mutter etwas Schreckliches ahnte. Dunja erinnerte sich unter anderem auch der Worte ihres Bruders, dass die Mutter ihre Fieberfantasien in der Nacht vor dem letzten, schicksalsschweren Tag nach der Szene mit Svidrigailow gehört habe. Sollte sie damals etwas verstanden haben? Oft wurde die Kranke, zuweilen nach Tagen und Wochen eines düsteren, finsteren Schweigens und wortloser Tränen, von aufgeregter Lebhaftigkeit ergriffen und begann plötzlich laut und unaufhörlich von ihrem Sohn, von ihren Hoffnungen, von der Zukunft zu sprechen. Ihre Fantasien waren manchmal sehr sonderbar. Man tröstete sie, man pflichtete ihr bei. Sie merkte vielleicht selbst, dass man ihr nur beistimmte, weil man sie beruhigen wollte, aber trotzdem redete sie. Im 5. Monat, nachdem sich der Täter selbst gestellt hatte, erfolgte das Urteil. Rasumichin besuchte ihn so oft im Gefängnis, wie es nur möglich war. Auch Sonja kam zu ihm. Schließlich kam die Trennung. Dunja schwor dem Bruder, dass diese Trennung nicht für ewig sein werde. Rasumichin tat dasselbe. In Rasumichins jungem und feurigem Kopf hatte sich der Plan festgesetzt, in den nächsten 3-4 Jahren nach Möglichkeit den Grundstock zu einem Vermögen zu legen, wenigstens etwas Geld zu sparen und nach Sibirien überzusiedeln, wo der Boden in jeder Hinsicht reich war, aber an Arbeitern, Menschen und Kapital Mangel herrschte. Sich dort anzusiedeln, in derselben Stadt, wo Rodja sein werde, und für alle zusammen ein neues Leben zu beginnen.